WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, kleine Verspätung, aber da sind wir. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heißt Ich gestehe. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die vielleicht schon sehr lange etwas mit sich herumtragen, ein großes Geheimnis und bisher noch nicht darüber gesprochen haben. Und vielleicht heute das Interesse haben, hier in der Sendung zu gestehen. Was kann man gestehen? Man kann eine Untreue gestehen, ein Fremdgehen gestehen, ein Verbrechen, eine Lüge, eine Intrige, ein Verrat. Man kann aber auch eine Liebe, eine heimliche Liebe gestehen, die man vielleicht lange mit sich herumgetragen hat und die man verheimlicht hat. Auch das wäre möglich, dass ihr das sagt. Also, ich gestehe, heißt das Thema heute Nacht. Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Maria und Maria ist 58. Guten Morgen, Maria. Hallo Domian. Maria, was willst du gestehen? Ich bin aufgeregt. Ja, was willst du gestehen? Das ist nicht lange, es ist eigentlich heute ganz aktuell. Ich möchte, dass mein Bruder nicht mehr da ist. Du möchtest, dass dein Bruder nicht mehr da ist? Ja, dass er am liebsten gar nicht mehr lebt. Das ist dein Geständnis? Mhm. Du wünschst also deinem Bruder den Tod? Ich möchte einfach nur, dass meine Mutter ihre Ruhe hat vor meinem Bruder, weil er ihr das Leben, sie ist schon fast 90 und er macht ihr das Leben so schwer, dass es mich total belastet. Und ich, wie macht er ihr denn das Leben so schwer? Meine Mutter ist halt schon relativ alt, ist immer noch sehr fit und eigentlich eine sehr fröhliche Person. Mein Bruder lebt in einem Paralleluniversum. Der lebt deine Mutter denn alleine in einer Wohnung? Meine Mutter lebt alleine, er lebt im gleichen Haus in der eigenen Wohnung. Ja. Und sie hat ihn auch ins Haus geholt, damit er sie unterstützen kann. Mhm. Wie macht er denn nun ihr das Leben schwer? Moment, lass mich gerade noch reden. Mein Bruder und ich haben ein ganz schlechtes Verhältnis schon seit der Kindheit. Ja. Er hasst mich. Er hasst mich und ich kann nicht sagen, warum. Mhm. Es mag eine Art Eifersucht sein, weil ich ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter hatte und mein Bruder fällt Empathie sehr, sehr schwer. Mhm. Also er hasst mich und es ist immer so, dass wenn ich bei meiner Mutter bin, ist er total wütend und ärgerlich und meine Mutter liegt jetzt gerade im Krankenhaus und heute war die Frau vom Sozialdienst da, um mit ihr zu sprechen, wie es weitergeht, wenn sie aus dem Krankenhaus kommt, ob sie dann alleine weiterleben kann und wollte ein Gespräch mit meinem Bruder haben. Und als ich vorhin noch mal da war, hat er angerufen und sie hat ihm heute Nachmittag die Karte gegeben von der Frau vom Sozialdienst. Und als ich vorhin im Krankenhaus war, hat er angerufen, hat sie angebrüllt, was die denn von ihm wolle und er wird sich nicht verarschen lassen und er geht da gar nicht hin. Er hat jetzt die alte Mutter angebrüllt? Ja, 10 Minuten lang nur gebrüllt und sie hatte heute erst den ersten Tag, wo es ihr ein bisschen besser ging und sie ist so in sich zusammengefallen. Weswegen liegt sie im Krankenhaus? Sie hat eine Harnwegsentzündung und ist sehr geschwächt, hatte vorher 3 Tage Erbrechen, hat kaum was gegessen, ist einfach völlig schwach. Also das ist schon sehr schlimm, wenn man dann einen alten Menschen im Krankenhaus anbrüllt. Das geht für mich auch, wenn man nicht krank ist, gar nicht. Mhm. Wenn jemand dann so alt und schwach ist und kaum schlafen kann, dann noch irgendwie zur Abendzeit jemand so anzubrüllen. Ich habe das jetzt gerade nicht ganz verstanden. Woher weißt du das, dass er sie im Krankenhaus angebrüllt hat? Ich war im Krankenhaus. Ich war bei ihr. Und bist du denn dazwischen gegangen? Ich bin in dem Moment nicht dazwischen gegangen. Weil dann wäre es noch mehr eskaliert wahrscheinlich. Ja, die Eskalation, sobald ich irgendwo auftauche, wird die Eskalation noch immer schlimmer. Ich bin dann ein bisschen von meiner Mutter weggegangen, um da irgendwie nicht dazwischen zu gehen. Ich hätte auch gebrüllt. Ja. Wie hat denn die alte Dame darauf reagiert, auf so eine Attacke? Schwach. Völlig schwach. Und hat ein paar Mal gesagt, ich möchte das Telefonat beenden. Er hat weiter gebrüllt. Also sogar die Bettnachbarin, die am ganz anderen Ende vom Zimmer lag, sagte, ich höre es ja bis hierhin und es geht gar nicht. Es kann so nicht sein. Und ich bin inzwischen so hilflos. Ich weiß einfach nicht mehr. Vielleicht, Maria, sagst du noch ein paar Beispiele, wie er sonst sich deiner Mutter gegenüber verhält im Haus? Also er kauft schon ein für sie und kümmert sich insofern um so existenzielle Sachen. Aber jetzt gerade vor 2 Wochen hat er sie angebrüllt, er hätte überhaupt keine freie Sekunde mehr, müsste sich nur noch um sie kümmern. Das ist in seiner Realität, scheint das so zu sein, aber er kauft nur ein. Es ist also nicht so, meine Mutter will gar nicht, dass er immer da ist. Er ist also fast jeden Tag dann abends hier und sitzt dann neben ihr. Empfindet denn deine Mutter das auch als so belastend? Ja. Warum hat sie ihn denn dann überhaupt ins Haus geholt? Wir sind Mütter. War er denn vorher, bevor er im Haus wohnte, auch schon sehr patzig zu ihr immer? Es gibt lange Phasen, wo er anders ist, also wo er zumindest friedlich ist. Er möchte ja eigentlich auch was für meine Mutter tun. Ich unterstelle ihm ja gar nicht, dass er das böse meint. Ihn ist die Welt einfach so schlecht und er muss sich gegen alles wehren. Und wenn da einfach eine Unzufriedenheit ist mit sich selber, dann kriegt das meine Mutter ab. Er hat niemand anderen. Okay, das ist eine Erklärung, aber keine Entschuldigung. Der Mann ist ein erwachsener Mann. Wie alt ist er? 65, da hat man sich zusammenzureißen gegenüber einer sehr, sehr alten Frau. Also da gibt es gar keine... Ich will es auch nicht damit entschuldigen, ich versuche zu erklären, weil ich sonst selber wahnsinnig werde. Lebt er denn alleine? Er lebt alleine. Ja. Weint, vielleicht auch im übertragenen Sinne, deine Mutter sich dann bei dir manchmal aus? Sie schützt ihn eigentlich immer. Sie versucht, das ist noch das Schlimme, sie versucht ihn immer zu schützen, mir nichts zu sagen, aber ich muss nur 2 Worte mit ihr sprechen. Ich merke an ihrem Ton, ob es ihr gut geht oder schlecht geht. Ist denn der Bruder im früher, als ihr jünger wart, bevorzugt worden von der Mutter? Nein. Das nicht? Ja, ich bin die Jüngere. Ich habe wahrscheinlich dann ihm die Rolle weggenommen. Und aufgrund dessen, dass das Verhältnis so kaputt ist zwischen dir und deinem Bruder, besteht also auch gar keine Möglichkeit, dass du ihn... Ich kann mit ihm nicht sprechen. Es geht nicht. Er brüllt mich an, er beschimpft mich mit, du alte Schlampe. Und also ganz, ganz schlimm. Ich kann dann noch mit umgehen. Ich kann dann sagen, ich versuche jeglichen Kontakt zu vermeiden. Also wie dramatisch das ist, macht mir deutlich, wenn du sagst, ich wünsche eigentlich, dass er tot ist. Das hat ja einen Unheimlich. Das ist eine immense Hilflosigkeit. Ich bin nicht mehr optimistisch, weil er hat niemanden, er hat auch eigentlich kaum Freunde. Es gibt niemanden, der ihn irgendwie erreicht. Das heißt, die Lage ist eigentlich schrecklich verfahren. Ja. Es gibt gar keine Lösung. Du kriegst ihn nicht aus dem Haus raus. Du kannst nicht mit ihm reden. Deine Mutter hat die Kraft nicht mehr. Hat die Kraft nicht mehr. Also wird alles irgendwie so weitergehen, bis deine alte Mama irgendwann nicht mehr da ist. Ja, und sie sagt mir seit Wochen, sie mag nicht mehr leben. Sie möchte einfach Ruhe haben. Sie ist damit überfordert. Das ist ja auch entsetzlich. Ich leide da extrem. Also ich war vorhin völlig fassungslos. Ich konnte mit ihr gar nicht mehr reden. Sie ist so zusammengeklappt und ich habe gedacht, so eine Scheiße jetzt. Ist denn so geplant, dass sie schon, solange es irgendwie geht, in dieser Wohnung bleiben soll? Sie möchte gerne natürlich nach Hause zurück. Weil das wäre natürlich deine Lösung. Wenn sie in ein Altenheim ginge, dann wäre sie getrennt von ihm. Aber das möchte sie nicht. Und sie ist eigentlich auch, sie war vor einer Woche, bevor sie ins Krankenhaus kam, war sie immer noch fit und konnte alleine gut leben. Sie ist im Moment so angeschlagen, auch psychisch angeschlagen durch diese Angriffe. Gibt es denn so auch keine Autoritätsperson um euch herum, die auch deinen Bruder akzeptiert? Nein. Niemand? Nein. Alle Verwandten, die mal waren, sind alle schon tot. Meine Mutter ist halt einfach übergeblieben und es gibt sonst auch keinen mehr in der Familie. Stelle ich mir wirklich für dich ganz grauenhaft vor, wenn ich mich in dich hineinversetze. Ich sehe, wie meine Mutter fertig gemacht wird von dem Bruder und ich kann nichts machen. Was du machst, ist falsch oder bringt weitere Komplikationen? Ja. Also er hat auch ganz klar, sie für ein Angebot gesagt, er setzt sich mit mir nicht an einen Tisch. Und niemals. Mhm. Es gibt keinerlei Gesprächsebene. Ich versuche das seit vielen Jahren, Jahrzehnten, muss ich das schon sagen, irgendwie da mal. Ich würde mir wünschen, wir könnten zusammenarbeiten. Ich meine, man kann ja solche Sachen aufteilen. Mhm. Aber ich sehe, es gibt gar keinen Weg, gar keine Gesprächsbereitschaft. Ja. Dennoch möchte ich jetzt nicht, ich habe kein gutes Gefühl, gänzlich schon aufzugeben in diesem Fall. Ich auch nicht, deswegen rufe ich an. Ja, ich möchte, vielleicht gibt es doch noch irgendeine andere Möglichkeit, dass zumindest du dir einen Rückhalt holst von irgendjemandem, wie du dich da klug positionierst. Mein Psychologe, der Henning, hat jetzt dieses Gespräch mitgehört. Der wird dich jetzt gleich nochmal anrufen. Da wäre ich sehr dankbar. Vielleicht können wir dir doch noch einen kleinen Weg weitergeben, damit du nicht ganz alleine in der dunklen Lage da bleibst. Genau deswegen rufe ich an. Ja. Ich brauche einfach mal jemand, der von außen guckt und mir vielleicht mal irgendwelche Wege aufzeichnet, weil ich bin wirklich hilflos. Das machen wir sehr gerne, Maria. Dann bitte ich dich aufzulegen und der Henning ruft dich gleich zurück. Alles klar, ich danke dir. Alles Gute wünsche ich dir und deiner Mama. Dir für deine Sendung. Dankeschön. Die höre ich sehr oft. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss, Maria. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, solltet ihr gerade zufällig eingeschaltet haben, das Thema heute Nacht heißt Ich gestehe. Und wer von euch etwas gestehen möchte, ein Geständnis machen möchte, über irgendetwas, was ihr schon, vielleicht tragt ihr das schon sehr lange mit euch herum, ein Fremdgehen, eine Untreue, ein Verbrechen, oder vielleicht auch eine große Liebe, die ihr bisher nicht habt gewagt auszudrücken, die ihr zu jemandem empfindet. Vielleicht seid ihr interessiert daran, das jetzt hier zu tun und wir sprechen darüber. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Stefanie und Stefanie ist 22. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Stefanie. Ich gestehe, heißt die Sendung. Ja, wo ich 12 war, wurde ich vergewaltigt. Und das habe ich bis jetzt noch keinem Menschen gesagt. Mhm. Noch keinem Menschen bisher? Nein. Du sprichst jetzt zum ersten Mal das aus. Genau. Ich habe mich einfach nicht getraut, weil ich Angst hatte, dass ich Ärger kriege oder... Mhm. Weil ich mit einem Fremden mitgegangen bin. Magst du mal ein wenig erzählen, was damals genau passiert ist? Ja, ich war auf dem Weg von der Schule nach Hause. Und dann hat mich ein Mann angesprochen. Den du nicht kanntest? Nein, den kannte ich nicht. Ja. Ob wir an der Kirche Rosen pflanzen. Ob ich mit dem da Rosen pflanzen möchte. Rosen pflanzen? Ja, und Rosen waren halt meine Lieblingsblumen. Woher wusste der das? Keine Ahnung, ich glaube... Weiß ich nicht. Ich hatte einfach Rosen gesagt und hatte Glück. Ja, und dann bin ich halt mitgegangen. Ja, dann nahm das seinen Lauf. Und wohin seid ihr dann gegangen? Zur Kirche und hinter der Kirche war so ein abgetrenntes Stück auch mit Büschen verdeckt. Ja, und da hat er mich dann halt reingezerrt und mich vergewaltigt. Es ist zum Geschlechtsverkehr gekommen. Ja. Wie ging das dann weiter? Er hat das dann gemacht und dann? Hat er mich dann liegen gelassen und ist halt abgehauen. Wie lange hast du da noch gelegen? Nicht lang. Ich habe mich dann schnell angezogen, bin nach Hause gerannt. Wusstest du da schon, dass das ein Verbrechen war, das an dir da begangen wurde? War dir das schon irgendwie klar? Dass es ein großes Unrecht war, was man dir da getan hat? Ja, eigentlich schon, aber ich habe mich ja nicht getraut, was zu sagen, weil ich hatte Angst, dass meine Eltern dann sauer werden, weil ich mit einem Fremden mitgegangen bin. Mhm. Die haben ja immer gesagt, geh niemals mit einem Fremden mit. Haben denn du bist doch wahrscheinlich dann sehr verstört nach Hause gekommen. Ja, ich habe gesagt, ich wurde in der Schule geärgert. Mhm. Die Kinder haben mich geärgert und beleidigt und gehauen und so. Hat denn dieser Mann bei der Vergewaltigung dich im Genitalbereich verletzt? Das weiß ich nicht, es tat schon weh, aber ich wurde ja nie untersucht oder so. Du hast diesen Mann nie wieder gesehen? Nein, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Ich vermute mal, wenn so etwas Schlimmes passiert ist, wenn einem Kind oder auch einem Erwachsenen das passiert, dann ist nichts mehr so, wie es war. Nee, ich hatte bis jetzt auch noch... keinen Sex mehr, immer wenn die, also wenn ich mit einem zusammen war und die das dann wollten, dann habe ich, also wenn die mich nur falsch angepackt haben, dann habe ich eine Kurzschlussreaktion kriegen, weil nee, ich kann nicht mehr, ich und habe Schluss gemacht und halt mich nie wieder gemeldet. Wie war das so damals dann so in deinem Kinderleben danach, die Jahre, die Monate danach? Wie hast du dich verändert durch dieses Verbrechen? Schlimm. Ich wollte, wenn ich baden gegangen bin, immer allein, sobald einer reingekommen ist, habe ich Panik gekriegt und Angst, dass wieder was passieren könnte, auch wenn es nur meine Eltern waren halt. Die Angst war da, dass wieder was ist. So. Ja. Ich habe auch einen großen Bruder, mit dem bin ich eigentlich immer baden gegangen, aber das konnte ich schon auch nicht mehr. Das konnte ich nicht mehr. Ich hatte halt Angst dann. Und die Eltern sind dann nicht ein bisschen aufmerksam geworden, nach dem Motto, da stimmt irgendwas nicht mit dem Kind? Doch, schon. Ich habe dann gesagt, ja Mama, ich werde erwachsen, ich möchte halt jetzt alleine waren, ich kriege jetzt Brüste und so und möchte halt nicht, dass Papa das sieht und so. Hast da habe ich mich halt so rausgeredet. Ja. Wie war das denn für dich dann so, ja schon an dem nächsten Tag oder die nächsten Wochen, Monate, dann so alleine nach draußen zu gehen, irgendwo hinzugehen? Wie hast du das empfunden? Das war schlimm. Ich habe immer geguckt, dass ich, wenn mein Bruder zusammengehe und wenn mein Bruder länger Schule hatte, dann habe ich halt auch im Schulhof gewartet, bis der aus hatte. Wir waren auf derselben Schule. Ja, und oder habe gefragt, ob Mama mich abholen kommt. Ja. Die hat das dann auch gemacht. Es sind 10 Jahre vergangen seitdem. Ja. 10 Jahre. Wie oft denkst du an dieses Verbrechen? Immer, wenn mir ein Junge zu nahe kommt eigentlich. Oder ja, ich gucke auch oft deine Sendung und letztens hat ja auch eine Frau angerufen, die wurde vom Arbeitskollegen oder so vergewaltigt. Da ist es dann auch wieder hochgekommen. Ist es für dich denn heute wirklich ganz klar, dass dich keine Schuld trifft? Ja, was heißt klar? Ich war ein kleines Mädchen, weil es mich aufreizend angezogen. Also mich trifft eine Schuld, ich bin mitgegangen. Ja, aber du warst ein kleines Mädchen, das sagst du ja gerade richtig. Ja. Und er hat dich geschickt, verführt mitzugehen, so kann man das ja sagen. Ja. Du warst unerfahren, du warst ein Kind, du warst gelockt durch die Rosen, die du gerne gemocht hattest. Ja. Und dann geht man mit. Ich glaube, dass man da niemals von Schuld sprechen darf. Wenn du als erwachsene Frau, selbst da sagen ja sehr viele Vergewaltigungsopfer, dass sie ein Schuldgefühl haben. Und Schuld hat nur der Täter. Nur. Niemals die betroffene Person. Jetzt in deinem Fall du als Kind damals. Ja, so sieht man das halt selber nicht. Dann denkt man schon, irgendwas muss ich ja gemacht haben, dass ich. So, aber das tut schon gut, dass du das jetzt sagst. Das tut gut, dass jemand sagt, dass ich es nicht schuld bin. Du warst es absolut nicht schuld. Ganz, das sage ich jetzt nicht nur, um dich zu trösten. Das wäre ziemlich albern, wenn ich das nur so machen würde. Ja. Das sage ich mit voller Überzeugung und mit tiefem Ernst. Dass dieser Mann einfach die kindliche Neugierde und vielleicht auch die kindliche Gutgläubigkeit so brutal ausgenutzt hat und dich dann in diese Situation gebracht hat. Ja. Kannst du noch im Nachhinein einschätzen, wie alt dieser Mann war? Ich schätze mal Ende 30, Anfang 40. Ja, so in dem Alter kann man das gar nicht so schätzen, ne? Wenn man 12 ist, dann sind alle über 18 schon uralt oder über 20. Genau, da sehen die alle alt aus, aber der muss so um die 30, 40 gewesen sein. Nun, wenn du sagst, dass du oft unsere Sendung hier verfolgst, ja, dann hast du ja schon oft Fälle ähnlicher dieser Art gehört und ähnliche Fälle. Ja. Ich rate dann ja immer den Frauen, meistens sind es ja Frauen, manchmal auch Männer, dass sie dringend sich eine Hilfe suchen sollen. Wärst du denn jetzt, nachdem du schon mit mir gesprochen hast und diesen großen Schritt gemacht hast, wärst du dazu bereit? Ja, ich hab mir schon mal so Anlaufstellen rausgesucht. Aber ich hatte halt bis jetzt noch nicht den Mut, dahin zu gehen. Aber hey Stefanie, aber wie mutig dann hier anzurufen? Ja, ich habe gedacht, irgendwann muss ich mal reden. Und jetzt, so wie du das, ich hatte halt Angst, dass die Psychologen oder so mir halt Schuld zu sprechen. So, du gibst mir jetzt quasi Mut zu sagen, ich gehe da hin und rede mit denen auch nochmal darüber. Mhm. Also Stefanie, man kann eine kritische Haltung bisweilen zu Psychologen haben, aber ich kann dir hundertprozentig versichern, hundertprozentig, dass kein dich behandelnder Psychologe, dass keiner von denen dir sagen wird, du bist schuld. Das weiß ich. Das weiß ich wirklich. Da kannst du hundertprozentig von ausgehen. Weil ich sehe immer deine Sendung, ich lege sehr viel Wert auf deine Meinung. Und wenn du mir sowas sagst, dann mache ich das auch. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Dann sieh es doch wirklich so an, dass das heute der erste Schritt war. Der erste Schritt raus aus diesem Grauen. Und vielleicht könnte das Ziel irgendwann sein, dass du die ganze Sache so weit verarbeitet bekommst, dass du auch wieder einen normalen Zugang zur Sexualität findest. Ja, bei Kinder irgendwann möchte ich schon. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass du dich auch gerne mal verlieben möchtest. Ja, das kann ich nicht. Genau, Moment noch nicht. Ja, es ist alles blockiert. Ja. Mhm. Das heißt, das Ziel muss eigentlich sein, ein normales Leben zu führen. Mhm. Und die Chancen stehen recht gut. Es gibt viele Menschen, die so ein Schicksal haben wie du, und es gibt viele Fachleute, die sich auskennen, diese Menschen dann zu führen. Ich bin guter Dinge, dass das bei dir auch klappen wird. Okay, Domian, vielen Dank. Sehr gerne. Du weißt, wie wir es jetzt machen. Jetzt ruf dich meinen Psychologen nochmal an. Der gibt dir auch noch einige Informationen an die Hand. Und dann kannst du ja entscheiden, wann du wen aufsuchst demnächst. Okay. Ja? Okay, danke. Toll, dass du angerufen hast. Vielen Dank. Viel Glück und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heute Nacht. Ich gestehe. Und wenn ihr gerne auch etwas erzählen wollt, was ihr bisher noch nie vielleicht erzählt habt, dann könnt ihr das ja gerne machen. 0800 220 50 50. Jetzt geht's weiter mit André, und André ist 31. Guten Morgen, André. Guten Morgen, Domian. Hallo André, der erste Mann heute in der Sendung, der auch ein Geständnis machen will. Richtig, genau. Ich gestehe, ich habe noch mit keinem drüber gesprochen, dass ich erstmalig nach mehrerer oder nach mehrjähriger Abstinenz wieder in Erwägung ziehe, anabole Steroide zu nehmen in Form von Testosteron. Mhm. Das heißt, du bist Sportler, Bodybuilder? Ja, nee, also ich kam mal aus dem Leistungssport und hatte dann einen schweren Verkehrsunfall, sodass ich das leider aufgeben musste, und das war irgendwie so, da war ich so Anfang 20. Mhm. Und dann hat man halt im Fitnessstudio den einen oder anderen kennengelernt und ist dann irgendwie drauf zu sprechen gekommen und so, und ich war eigentlich schon immer sehr affin für sowas. Mhm. Habe mich mal schon dafür interessiert, was das eine oder andere im Körper macht, also jetzt nicht nur anabole Steroide, auch Aspirin oder Imodium oder andere Marken. Mhm. Bin da irgendwie, hab mich dann informiert und so, und dann. Und hast dann viel konsumiert von diesen Sachen? Nicht viel, also immer eigentlich, ich habe mir das immer so schön geredet, ich habe halt immer gesagt, also ne, die Leute, die die Tour de France fahren, die machen das auch nicht nur, weil sie jetzt irgendwie zwei Teller Nudeln mehr essen oder so. Mhm. Und habe immer das für eine Normalität gehalten. Also ich habe halt keine anderen Drogen konsumiert, ich habe nicht geraucht und habe mir das halt so immer recht schön geredet. Mhm. Über wie viele Jahre hast du es genommen? Ich würde mal sagen, so über 4-5 Jahre, aber immer nur so etappenweise. Also ich sag mal, nie länger als 3 Monate. Ja, welche Auswirkungen hatte das auf deinen Körper? Naja, also ich sag mal, das Muskelwachstum war natürlich schon ziemlich beeinträchtigt. Also du warst schon ein ordentliches Paket da. Ja, ja. Genau, also ich bin auch ein bisschen größer als der Durchschnittsmensch. Wie groß bist du? Ich bin 2,06 Meter. Ja. Okay, dann bist du aber ein richtiges Tier gewesen, ne? Dann ja, noch genau, Muskeln genau, gepackt. Richtig, genau. Also ich wog dann zum Schluss irgendwie so 120 Kilo, aber jetzt nicht so knüppelhart, also ne, einfach recht wohl proportioniert, sag ich mal. Ja, und du hast während dieser Zeit trainiert und die ganzen Substanzen, so wie du es gerade beschrieben hast, eingenommen. Richtig, genau. Diese Substanzen kriegt man teilweise unter der Ladentheke. Richtig, genau. Ja. Ja. Und dann hast du jetzt eine Pause gemacht. Wie lange ist die jetzt? Die ist jetzt gut 3 Jahre. Drei Jahre. Und wie haben sich diese 3 Jahre der Abstinenz sozusagen auf deinen Körper ausgewirkt? Also ich muss dazu sagen, dass ich halt vor 4 Jahren ganz, ganz schwer krank geworden bin. Und habe innerhalb von 6 Wochen 20 Kilo an Körpermasse verloren. Was für eine Krankheit war das? Das war eine Darmkrankheit. Mhm, Da gibt es keinen Zusammenhang mit den Nee, völlig ausgeschlossen. Und ja, insofern habe ich natürlich gesehen, wie schnell man das, was man innerhalb von 4-5 Jahren wirklich hart dann auch, ne, ich meine nur dieses Zeug, dem reicht ja nicht, hart aufbaut, dass man das innerhalb von 6 Wochen einfach mal so verlieren kann. Ne? Und man kann sich halt, man kann halt nichts gegen tun. Und war damals in einer ziemlich zerrütteten und kaputten Beziehung und habe natürlich den Fehler bei mir gesucht, dadurch, dass ich natürlich auch keinen Selbstwert hatte durch diese Erkrankung und durch diese 20 Kilo Gewichtsverlust, dachte ich dann halt, naja, ne, dann ist es halt ganz entspannt, ne, dann greifst du halt wieder zu den altbewährten Mittelchen, siehst vielleicht das ein oder andere ein bisschen entspannter und dadurch verflüchtigen sich dann auch noch die Probleme, aber das war dann blöderweise genau andersrum, also irgendwann haben meine Freunde mich beiseite genommen, haben gesagt, also hör mal zu, ne, du bist sowas von emotionslos und kalt geworden. Also so kann das irgendwie nicht weitergehen. Ach so, das war so durch die Substanzen, glaubst du? Ja, ja, definitiv. Das, also das heißt, man fühlt sich einfach total geil. Also, ne? Also muss man ja mal so sagen. Was? Man fühlt sich? Man fühlt sich einfach, als sei man der Größte. Also ist ja total dumm, aber. Und dadurch bist du arrogant geworden, da haben die Freunde das gesagt. Richtig, und dann hast du es aufgehört. Und dann waren es jetzt drei Jahre. Dann war ich halt, genau. Also ich habe mich dann meinem Hausarzt offenbart, habe gesagt, dass ich da, glaube ich, echt ein Problem habe. Nun hat der Hausarzt sicherlich auch aufgeklärt, wenn du es nicht schon vorher wusstest, welche üblen Nebenwirkungen diese Präparate haben. Richtig, nur, wie gesagt, ich habe das halt immer minimalst dosiert. Und ich habe halt Leute um mich herum gehabt, die halt wirklich um ein Vielfaches diese ganzen Geschichten genommen haben. Hast du dem Arzt auch diese Dosierung genannt, die du genommen hast? Und was sagte er dazu? Also ich sag mal, er hat jetzt nicht applaudiert, ne? Aber ich glaube, er war einfach sehr verhalten und das, was meine Vorrednerin gesagt hat in Bezug auf die Therapeuten, so war es bei mir halt so, dass ich mir, also ich kann nicht sagen, dass mein Arzt mich nicht ernst genommen hat, aber ich hätte mir vielleicht einfach ein Stück weit gewünscht, dass mein Arzt mich ernster genommen hätte. Und eine klare Ansage gemacht hätte. Genau, richtig, genau. Und sagt, ne, und mich vielleicht auch mal auf den Pott gesetzt hätte und gesagt hätte, also hör mal zu, ne, das war jetzt hier ein Streifschuss, aber mach sowas nie wieder, ne? Wieso bist du jetzt in der Gefahr, wieder, ich sag, rückfällig zu werden? Ja, und das ist halt jetzt wirklich so, es ist einfach pure Bequemlichkeit. Also ich habe jetzt 3 Jahre lang wirklich, es waren halt immer so Ups und Downs, mal Phasen, wo ich mehr Lust hatte zu trainieren, mal Phasen, wo ich weniger Lust hatte zu trainieren, weil letztendlich das Trainieren mit diesen Substanzen einfach wirklich wesentlich mehr Spaß bringt. Das hört sich total bescheuert an. Und einen anderen Effekt bringt. Richtig, genau. Ja. Ich habe damals ein Buch gelesen und da stand drin, gäbe es eine Pille, die es einem Menschen ermöglicht, alles das, was er liest, zu behalten, dann würden die wenigsten Leute diese Pille nicht nehmen. Und ich meine, da ist ja auch ein Stückchen was dran, so, ne? Ja, es sei denn, wir wüssten alle, dass diese Pille vielleicht Krebs auslöst oder Leberschäden oder diverse andere Krankheiten auch bewirken kann. Dann wäre es auch was anderes. Aber nichtsdestotrotz gäbe es ja viele Menschen, die das Risiko trotzdem eingehen würden. Was schon sehr bescheuert wäre. Das stimmt. Ne, was sehr bescheuert wäre. Wie viel wiegst du jetzt im Moment? Also ich bin jetzt wieder so bei 120 Kilo, aber die sind halt anders verteilt, als sie damals verteilt waren. Also ich bin jetzt nicht dick oder so. Wenn ich dich jetzt so sehen würde, was glaubst du, wie ich dich beurteilen würde, wie du aussiehst? Dann würdest du wahrscheinlich sagen, das ist ein athletischer, gut aussehender junger Mann. Ja, gut gebaut, gut trainiert, gut definiert, alles in Ordnung. Und dann würde ich, ja, das würde ich wahrscheinlich sagen, kann ich mir schon gut vorstellen. So. Und dann würde ich dir wahrscheinlich sagen, bist du bescheuert, wenn du jetzt wieder mit den Sachen anfängst. Du hast es vielleicht, du bist jetzt 31, du hast es vielleicht in den letzten Jahren, wo du es genommen hast, gut weggesteckt. Aber je mehr man ein, das weißt du, muss ich alles eigentlich gar nicht sagen, je mehr man einen Körper natürlich vergiftet mit Substanzen, desto anfälliger wird er irgendwann für Gebrechlichkeiten, für Krankheiten, weiß ich was für alles. Ich glaube, es ist einfach eine Frage auch des mentalen Trainings, dass man sich einfach sagt, so wie es ist, ist es gut. Und selbst wenn ich ein bisschen abbaue, bin ich immer noch ein geiler Typ. Und ich habe es gar nicht nötig, auf diese Substanzen zurückzugreifen, die, wie gesagt, all diese üblen Nebenwirkungen haben können. Du hast auch Testosteron genommen. Ja, ja, genau. Nachweislich krebsauslösend, wenn es in höherer Dosierung über einen längeren Zeitraum genommen wird. Nachweislich. Sagt ja jeder Urologe. Jeder Urologe schlägt die Hände über den Kopf zusammen, wenn du als junger Kerl das nimmst. Hast du irgendwann Prostatakrebs? Na super. Jetzt siehst du noch gut aus. In 5, 6, 7, 10 Jahren liegst du unter Messer. Ist Wahnsinn. Ich sag's ja wirklich mit tiefer Überzeugung. André, ich war früher lange auch im Fitnessstudio, habe die Jungs immer kennengelernt, mit denen gesprochen. Es ist wie eine Sucht, in die man da reingerät. Ich glaube, da gibst du mir recht. Ja, definitiv. Ja. Und da muss man gegenhalten, auch wenn die Verlockung vielleicht groß ist. Da muss man gegenhalten mit Vernunft und einfach auch mit Einsicht, dass man auch so ein geiler Typ ist. Und das scheinst du offensichtlich wirklich zu sein. Bist du in einer Beziehung jetzt? Ja, quasi. Ja, ich habe da mit Madame auch mal drüber gesprochen und hat halt auch die Hände im Kopf zusammengeschlagen und hat halt gesagt, also, ne, dass ich das bloß nicht machen soll. Und das ist halt genau das Problem. Und ich meine, wie gesagt, ich habe halt früher im Freundeskreis drüber gesprochen und so weiter und so fort, aber ich habe jetzt wirklich mit überhaupt niemandem drüber gesprochen. Das heißt, ich habe vorher einfach nur das Thema gesehen und habe einfach gedacht, ich will die Nummer, zack, bin durchgekommen und jetzt spreche ich mit dir. Und Ich gehe da überhaupt nicht moralisch ran, das brauchst du gar nicht denken. Ich gehe da ganz, ganz sachlich ran. Ich habe auch ein großes Verständnis, dass man einen gut definierten Körper haben will, dass man Spaß hat am Training und Muskeln und weiß ich was alles. Aber alles in einem normalen Maß, in einem körperverträglichen Maß. Darauf kommt es an. Hast du in der Zeit, als du die Substanzen genommen hast, auch bemerkt, dass es auf deine Potenz schlägt? Das war sicherlich in der Zeit, wo ich die Sachen konsumiert habe, so, dass es sich natürlich positiv ausgewirkt hat. War so nach dem ersten Zyklus, den ich damals so hinter mir hatte, das war so mit 23, war es halt hinterher genau das Gegenteil. Und auf einmal war ich halt total erschrocken, weil ich bin zu dem damaligen Zeitpunkt frisch mit meiner damaligen Freundin zusammengekommen und es war also genauso, wie jeder beschrieben hat. Und ich habe mich selber gewundert, woher es kommt, aber ich war auch in der Situation, also ich habe das gar nicht gesehen, dass es daher kommt und habe erst dann, als ich dann quasi abgesetzt habe und ich auch gar keinen, also auch diesen Libido-Verlust gespürt habe und so, habe ich einfach erst realisiert, dass das daher kommt. So. Das fand ich bei den Gesprächen mit den Jungs immer so besonders absurd. Die Jungs wollten einen besonders männlichen Körper haben und haben alles dafür getan, aber um es mal plump zu sagen, haben keinen mehr hochgekriegt. Ja. Was ist das für eine Logik, für eine Männlichkeit? Das ist gar keine Männlichkeit. André, ich kann dir nur ganz klar sagen, lass es sein. Ganz klar. Und ich finde es auch bescheuert, wenn du es machst. Also witzigerweise hätte ich nie im Leben damit gerechnet, dass mich das jetzt irgendwie tangieren würde. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat es tatsächlich getan. Also dieser Ausspruch vorhin, dass die Tatsache, wenn ich es oder wenn ich nicht mache, mich eigentlich ja ein viel geilerer Typ werden lässt, vor dem Hintergrund, dass ich ja auch weiß, wer es nimmt und wer es nicht nimmt und ich dann denken kann, ne, und du liegst in ein paar Jahren mit einem Prostatakarzinom auf dem OP-Tisch, ich meine auch für das Selbstverständnis, es ist natürlich ein viel tolleres Erfolgserlebnis, wenn man sich so gut hinbekommt, ohne künstliche Hilfsmittel. Das ist ein viel besseres Gefühl. Richtig, genau. Ja, also richtig. So hat man immer so ein bisschen so den Schatten in sich, naja, ich habe ja nachgeholfen, ich habe mit Chemie nachgeholfen. Richtig, genau. Aber es ist einfach der einfachere, bequemere Weg, ne? Zu sagen. Ja, aber wie so oft im Leben ist der einfache und bequemere Weg oft der beschissene Weg. Ja, das brauchen wir nicht drüber zu sprechen, klar. Was machst du beruflich, wenn ich fragen darf? Und möchtest du nicht? Da möchte ich nicht so gerne drüber reden. Ich sehe dich ja schon im Sicherheitsdienst arbeiten, aber... Nee, ich bin Akademiker und ich sag mal so, ich habe schon eine Vorbildfunktion, das ist das Wichtigste und Witzigste daran. Ich verstehe. Umso wichtiger. Ja, eigentlich schon. Umso wichtiger. Ich glaube, wir haben alles besprochen, ne? Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Viel Glück wünsche ich dir. Tschüss, André. Dankeschön. Ciao, ciao. So, 1.35 Uhr haben wir und hier ist die Sandra. 25. Guten Morgen, Sandra. Hallo Domian. Ja, hallo Sandra. Ich freue mich, dich zu hören. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Zum Thema Ich gestehe. Ich gestehe. Ja. Aber sei nicht sauer. Nein, ich bin gar nicht sauer. Und zwar, ich habe einen Freund. Das ist schon mal schön. Ja, und ich gestehe, dass ich den mit Absicht fett fütter. Das ist ja schlimm. Du fütterst ihn mit Absicht fett. Ja, damit er dicker wird, weil ich so oft dicke Menschen sehe. Wie dick ist er denn? Wie viel wiegt er im Moment? Ja, momentan noch 90 Kilo, aber ich hoffe, dass er ein bisschen mehr wiegt denn in Zukunft. Wie groß ist er denn? 1,76. Naja gut, dann ist er 90 Kilo auch schon ganz schön viel. Ja, also ich gebe mir Mühe. Und, so. Aber er weiß nicht, dass du ihn fütterst. Nein, ich mache das ja so heimlich, dass wie, er das halt nicht mitkriegt. Wie machst du das denn heimlich? Ich gebe ihm halt mal so ein Stück Schokolade oder dann kriegt er mal ein Gummibärchen und dann backe ich ihm mal einen Kuchen und so. Naja, von dem Stück Schokolade und einem Gummibärchen wird man nicht fett. Er muss schon ein bisschen mehr Butter bei dir. Ja, dann mache ich ihm mal so ein Gericht mit Sahne und... Genau, da kann man es machen mit... Da kommt Lachsgratin mache ich ihm sehr gerne. Bitte? Lachsgratin mache ich ihm sehr gerne. Gut, da kann man natürlich Kalorien reinhauen. Oh, und dann bestelle ich ihm mal Pizza und so, weißt du, und ja. Und er hat selbst kein Sensorium dafür und kein Auge dafür? Dass nee, der merkt das gar nicht. Aber das ist ja das Schöne daran, weil ich das halt heimlich mache und... Aber er muss ja merken, dass der Gürtel nicht mehr passt oder die Hose nicht mehr passt. Ach, das merkt er eigentlich nicht. Wie viel hat er denn so, wie lange seid ihr zusammen jetzt schon? Jetzt schon seit 2 Jahren. Ja, und wie viel, glaubst du, hat er in diesen 2 Jahren zugenommen? Na, so 20 Kilo auf jeden Fall. Also das merkt man doch, und dann passen die Hosen doch nicht mehr. Ja, aber er freut sich halt darüber, dass ich ihn nicht messe, aber ihn halt füttere. Und dass du gut kochst und dass es ihm schmeckt. Ja, genau. Bist du denn auch ein bisschen moppelig? Ich bin gar nicht moppelig, ich bin sehr dünn. Ach, du bist sehr dünn. Ja. Und du magst einfach dicke Männer. Genau. So richtig dicke Männer. Genau. Da lacht sie. Es ist halt nicht zu verstehen, dass dünne Frauen dicke Männer wollen. Deswegen. Ach, weißt du, es gibt alles. Mich kannst du mit nichts umhauen hier mehr. Ich habe schon alles gehört. Okay. Wie dick können denn die Männer sein? Bis zu wie viel Kilo sagst du, das gefällt mir? Ja, so 150 Kilo auf jeden Fall. Was ist so toll für dich an dicken Männern? Ja, da habe ich halt was zum Anfassen, kann ich mich reinkuscheln, dann fühle ich mich geborgen. Mhm. Und dann fühle ich mich halt so, ja, ich bin jetzt im Himmel, der kann mich in den Arm nehmen, ich bin geborgen und das ist halt mein... Mhm. Aber ja. Wenn der Mann vielleicht dann eine Nummer zu dick ist, dann musst du doch schon nach dem kleinen Mann suchen, den findest du auch gar nicht mehr. Nee, das ist ja nicht das System. Ich möchte ja, dünn möchte ich dick füttern. Wenn jetzt schon jemand dick ist, ist es uninteressant für mich. Ach so, du hast auch noch Spaß an dem Vorgang, dass er immer dicker und immer dicker wird. Ja, genau. Ach so, du könntest keinen kennenlernen, der schon 150 Kilo wiegt. Das wäre gar nicht so... Ja, macht ja keinen Spaß. Ich möchte sehen, wie die heranreifen. Das ist schon ein bisschen sehr schräg, was du mir da erzählst. ich will mal so sagen. Wenn das im beiderseitigen Einverständnis passiert, ist es immer noch schräg, aber gut, dann kann man nichts sagen. Wenn man heimlich jemanden fett füttert, hat das schon einen Beigeschmack. Andererseits ist wie alt ist dein Freund? Ah, ein Jahr älter als ich. Gut, der ist 26. Ja. Müsste er ja nun auch so wach sein und sich auch beobachten und irgendwann denken, naja, hier stimmt doch irgendwas nicht. Warum machst du das eigentlich heimlich? Warum sagst du das nicht? Ich möchte dich fett füttern. Na, wenn ich ihm jetzt das offen sagen würde, dass ich möchte, dass er dicker wird, dann macht es mir ja keinen Spaß mehr. Achso, das funktioniert nur, wenn es ganz heimlich ist. Ja, genau. Weil wenn er sagt, er wird jetzt mit Absicht dicker, dann habe ich ja nichts mehr davon. Hast du das schon mal irgendjemandem gestanden? Nee, eben nicht. Deswegen rufe ich dich hier an. Ja, ich fühle mich geehrt. Es ist aber irgendwie nicht lustig. Wir lachen da so drüber. Es ist nicht lustig. Ja, eigentlich nicht. Nein, es ist nicht lustig. Nicht. Also ich habe Verständnis für alle Schweinereien und für jeden Fetisch und weiß ich was. Aber ich meine, du riskierst ja auch durch dieses Verhalten die Gesundheit deines Freundes. Das muss man ja auch klar sagen. Ja, aber es macht mich halt sexuell an. Was soll ich denn tun? Und du nimmst in Kauf, dass er unter Umständen krank wird. Ja, das stimmt. Und das ist da genau der Punkt, neben der Tatsache, dass du es ihm nicht offen sagst, was schon sehr bedenklich ist, finde ich. Ja. Machst du das jetzt zum ersten Mal mit einem Mann? Nee, nicht das erste Mal, aber das ist der erste, der sich darauf einlässt, so in etwa. Ach so, wie haben die anderen denn reagiert? Ja, die meinten dann so, nee, so geht's nicht und die wollen nicht so viel fressen, aber ich stopf dann halt immer in den rein und das ist der erste, der sich gefallen lässt. Mhm. Ach, die anderen haben dann gesagt, naja, jetzt reicht's mir, ich will nicht so dick werden. Ja, genau. Und der ist nur der Erste, der das nicht merkt oder das einfach so über sich ergehen lässt. Genau. Findet er das nicht komisch, wenn du dann nicht so viel mit isst, wie er isst? Naja, der hat, ich denke mal, dass der nicht so das Sättigungsgefühl hat, was ich ihm beigebracht habe, so in der Art. Und dass er deswegen so viel isst. Jetzt haben wir gerade gehört, dass du gerne Sahne da reinkippst noch in die Soße. Ja, in den Kaffee auch. In Kaffee überall auch. Überall kommt Sahne rein. Also überall da richtig Fett, nicht fettarme Haarmilch oder sowas, sondern da kommt dann echte überall Sahne. Überall Sahne rein. Ja. Gibt es sonst noch einen Trick, wo man jemandem sehr viel Kalorien zufügen kann, ohne dass er es direkt merkt? Na, da kommt hier mal ein Pralinchen, da mal ein Gummibärchen. Na gut, das hatten wir schon. Das. Ja. Ja. Ja. Sag mal, also ich habe kein gutes Gefühl dabei. Es hat, okay. Nein, habe ich wirklich nicht. Also einmal wegen der Gesundheitsgefährdung. Zum anderen hat es auch was Heimliches. Ich finde, zwischen zwei Menschen, die sich lieben, darf sowas nicht passieren. Wenn ich jetzt dein Freund wäre und käme dir irgendwann auf die Schliche, wäre ich sowas von sauer auf dich und wäre weg. Okay. Das ist ja eine Form, auch eine Form irgendwo des Hintergehens und des Betruges. Das finde ich nicht in Ordnung. Ja, aber er wehrt sich ja nicht dagegen. Schon, aber du spielst ja auch damit und hoffst auf seine Unwissenheit oder dass er eben nicht so streng auf alles guckt. Sicher, er trägt auch eine Mitschuld, da gebe ich dir völlig recht. Aber du hast ja einen Plan vor Augen. Ja. Und das ist das, was ich so unangenehm daran finde. Aha. Du planst etwas mit deinem Freund, ohne dass er es weiß. Du willst ihn fett füttern. Ja. Stell dir mal vor, der würde jetzt zuhören. Wie würde der das empfinden? Ja, der würde es wahrscheinlich nicht so erpichend finden. Also wenn er einigermaßen normal ist, müsste der aus allen Wolken fallen. Ja, eigentlich wohl. Dann würde er wahrscheinlich nur Salat essen. Ja, dann würde ich mich fragen, was ist das für ein Vertrauensverhältnis, was ich mit Sandra habe? Ja. Oder andersrum, versetze dich mal in die Lage, dass jemand mit dir irgend so ein Spielchen spielen würde. Was würdest du sagen? Ja, da wäre ich wahrscheinlich ein bisschen abgeneigt von. Ne? Und du wärst sauer. Ein bisschen. Ja, und du wärst wahrscheinlich auch enttäuscht von der Person. Ja, das stimmt. Denn du, echt. Ne, ja. Ja, so ist das, Sandra. Ja. Mehr kann ich da gar nicht zu sagen. Okay. Jetzt musst du das entscheiden, ob du es weitermachst. Also soll ich ihn weiter fett füttern oder das eher ein bisschen reduzieren? Ich sage dir, wenn du mich so klar fragst, dann sage ich, dass du ihn natürlich nicht weiter fett füttern sollst. Okay. Auch wenn das deine sexuelle Fantasie ist, man muss nicht jede sexuelle Fantasie ausleben. Vor allen Dingen nicht, wenn das nicht im beiderseitigen Einverständnis passiert. Ja, das weiß ich ja nicht, ob er das gut findet oder nicht. Er lässt sich über sich ergehen. Ja, aber in dem Moment, wo du ihn fragst, ist ja der Reiz bei dir schon vorbei. Naja, wenn er ist, dann bin ich quasi erpicht. Nein, ich meine, wenn du ihm das offen sagst, darf ich dich fett füttern, ist ja für dich, wie du es gerade gesagt hast, der Reiz schon ja, so nicht natürlich. Ich mache das ja subtil. Ich bin ja nicht so. Liebe Sandra, wir haben alles gesagt, glaube ich. Ja. Ich finde, du hast meine Meinung klar erkannt in dem, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall. Ja. Aber danke für dein Vertrauen und dass du uns das gesagt hast. Ich bedanke mich, Domian. Alles Gute. Tschüss, Sandra. Okay. Ciao. Ciao. Na, was wir hier heute wieder alles zu hören bekommen. Um 1.45 Uhr. Neulich hat mich jemand gefragt, das kann doch nicht sein, dass ihr da immer nachts, mitten in der Nacht live sendet. Sie haben gesagt, natürlich senden wir immer live hier. Es gibt nur ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen, wenn ich mal krank bin oder mal nicht kann oder so, vielleicht einmal im Jahr wird eine Wiederholung gesendet. Aber das hier, ich glaube, wir sind die einzige Live-Sendung im deutschen Fernsehen und im Radio gibt es vielleicht noch ein paar Live-Sendungen auch noch, aber im Fernsehen auf jeden Fall sind wir die einzige Live-Sendung in der Nacht. Wir sind real hier um 1 Uhr jetzt genau 46. Hier ist Waltraud. Waltraud ist 65 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Waltraud. Ich freue mich, dass du da bist. So. Ja. Jetzt unterhalten wir uns über... Ich habe ein Problem und zwar mein Mann ist vor 8 Jahren verstorben. Ich habe ihn sehr, sehr geliebt. Immer geliebt. Es war meine Jugendliebe. Er hat auch immer sehr auf seine Gesundheit versucht zu achten. Und an seinem Todestag wollte er keine Hilfe. Und ich habe nicht den Notarzt gerufen. Er wollte keine Hilfe. Was war denn, für was hätte er Hilfe gebraucht? Was war da? Er hat fast keine Luft mehr gekriegt. Es ging ihm schlecht. Mhm. Ich habe ihm zugeschaut. Und habe wirklich keine Hilfe. Ich habe immer gesagt, du brauchst Hilfe. Und er wollte nicht. Was für eine, ich weiß nicht, ob ich richtig gehandelt habe. Was für eine Erkrankung hatte er denn? Ja, er hatte Zucker. Und war also etwas geschwächt, aber... Und die Luftnot, woher kam die? Bitte? Die Luftnot, woher kam die? Ja. Hat er eine Herz- oder Lungenerkrankung noch? Ja, es hieß anschließend, er ist obduziert worden, er wäre an Lungenentzündung gestorben. Ach, eine Lungenentzündung, aber das hattet ihr gar nicht gemerkt vorher? Ja, das wusste er wirklich. Ich weiß nicht, er wollte nur keine Hilfe mehr und ich hatte das Gefühl, ich muss ihm den. Aber ich frage dich noch, damit ich den ganzen Fall besser verstehen kann. Lag er denn schon lange schwer krank da nieder? Nein. Wie lange war er denn schon dann schwer krank? Ich hatte vielleicht 3 Tage das Gefühl, Ach so. Er wollte nicht mehr ins Bett gehen, weil er nicht mehr liegen konnte und... Ach so, und vorher... Aber es war sehr kurzfristig eigentlich. Und vorher war noch relativ normal, die Tage davor. Relativ, ja. Mhm. Aber ich fand, er war so fast aggressiv mit seiner Meinung, kein Notarzt. Mhm. So, jetzt stelle ich mir das so vor, er ist in großer Atemnot, du stehst daneben und du sagst, ja, wir müssen einen Notarzt rufen. Und dann sagt er noch mit seinen letzten Kräften, nein, kein Arzt, kein Arzt, kein Arzt. Ja. Wie lange ging denn dieser Prozess, bis er dann gestorben ist? So 3-4 Stunden. Hat er immer wieder mit Luft gerungen und konnte... Teilweise, ja. Er wollte auch nicht mehr trinken. Er konnte nicht mehr allein zur Toilette. Es war grausam, aber ich habe es jetzt richtig, glaube ich, registriert. Hast du denn mehrfach gesagt, ich rufe jetzt den Arzt an? Ja. Und er hat immer wieder was gesagt? Nein. Immer nur nein? Er wollte es nicht. Warst du nicht in ganz großer Angst, dann bei einem so leidenden Menschen zu... Natürlich. Du konntest ja nichts machen, du konntest ihm ja nicht helfen. Nee. Und diese Lungenentzündung, die habt ihr dann die Woche vorher oder so gar nicht groß bemerkt, offensichtlich. Nee. So, jetzt machst du dir im Nachhinein große Gedanken und du gestehst das auch, dass du vielleicht falsch gehandelt hast. Ja, einerseits habe ich gedacht, ich weiß, wenn er das sagt, dann will er das auch so. Und andererseits mache ich mir Vorwürfe, dass ich es nicht getan habe. Mhm. Glaubst du denn, dass ihm klar war, dass er, wenn keine Hilfe kommt, dass er stirbt? Ja. Ja? Ich glaube ihm ja. Wollte? Mir nicht. Dir nicht. Glaubst du, dass er sterben wollte? Nee. Nee. Glaube ich nicht, aber... Aber dann ist es ja noch merkwürdiger, dass er gesagt hat, ich will keine Hilfe. Ich glaube, er hat gewusst, dass es soweit ist. Ich weiß es nicht, ich glaube es. Oder hat er einfach Angst und eine Aversion gegen Krankenhaus und Ärzte? Nee. Nicht mal das? Nee. Also du denkst, das war sowas Schicksalhaftes, dass er wusste, es passiert jetzt und da kann man sowieso nichts gegen machen. Ja. Und also. Ich glaube. Hm. Ich hoffe. Ich hoffe, dass ich das richtig gemacht habe. Wie war denn das sonst so in eurer Ehe? Hast du auch, super. Super. Und super. War er sonst auch sehr bestimmend und hat gesagt, das und das soll geschehen? Nein, wir waren sehr gleichberechtigt. Mhm. Wir hatten eine super Ehe. Also eine gleichberechtigte Ehe. Das ist ja, ja schon mal wichtig zu hören. Du hast dich nicht ihm immer untergeordnet. Nein. Ich bin war nie ein Thema. Ich bin beruhigt, das zu hören. Denn wenn du dich immer untergeordnet hättest, hätte man denken können, na jetzt hat die Waltraud das auch in der Situation gemacht. Nee. Aber ihr wart gleichberechtigt, sagst du. Ja. Daraus könnte man ja auch schließen, dass du irgendwas von ihm wahrgenommen hast, dass es wirklich sein tiefer Wunsch war, keine Hilfe zu kriegen. Und du hast diesen Wunsch akzeptiert und respektiert. Ja, genau. So kann es ja gewesen sein. Ja, so empfinde ich es auch irgendwo, aber habe irgendwo andererseits dieses schlechte Gefühl, hätte ich vielleicht anders handeln müssen. In dem Moment, als er dann seinen letzten Atemzug getan hat, was ist da in dir vorgegangen? Es war schrecklich. Ich habe dann nur noch den Notarzt gerufen, weil irgendwo war es für mich, ich weiß nicht, im Kopf dann durcheinander. Aber alle Wiederbelebungsbesuche waren erfolglos. Es war, aber vielleicht auch. Hast du denn da in diesem ersten Moment auch sofort gedacht, ach, hätte ich mal eine halbe Stunde früher angerufen? In dem Moment nicht. In dem Moment nicht. Vielleicht war es wirklich so, Waltraud, dass ihr beiden euch so gut kanntet und du einfach seinen Wunsch respektiert hast. Ja, das denke ich eigentlich auch, aber und irgendwo ist immer noch dieses... Na klar, da ist auch natürlich, dass man irgendwo auch noch anders denkt. Es geht immerhin um das Leben eines Menschen. Vielleicht wäre es auch gar nicht zu retten möglich mehr gewesen, selbst wenn er ins Krankenhaus gekommen wäre. Man weiß es ja nicht. Ja. Aber was mir viel wichtiger... Aber ich glaube, er hat nicht mehr die Hoffnung gehabt. Und Weißt du, Walter, er wollte mir vielleicht auch einiges ersparen, ich weiß es nicht. Was ich ja sehr, sehr beeindruckend finde oder berührend auch finde, ist, dass es vielleicht Menschen in so einer... Es gibt ja kaum eine ernstere Situation im Leben als das, was ihr da mitgemacht habt während seines Todeskampfes. Wenn da die eine Person, also du, die andere Person komplett respektierst, das ist eine große, letztendlich eine große Liebesbekundung. Auch wenn, ich war ja auch bei ihm, ich habe ihm seine Hand gehalten. Ja. Auch wenn er dann gestorben ist, aber vielleicht war es genau sein Wunsch, dass du dich so verhältst. Sonst, das hoffe ich. Sonst hätte er ja, es gibt ja gar keinen Sinn, sonst hätte er doch gesagt, ich brauche Hilfe. Ich hoffe, dass ich das richtig gemacht habe und davor habe ich so Angst. Aber du gibst mir recht, dass das durchaus so sein kann, wie ich gerade gesagt habe, dass du das gespürt hast und seinem Wunsch Rechnung getragen hast. Ja, eigentlich denke ich das auch. Ja. Denke das mal so weiter. Ich finde, das ist ein richtiger Gedanke. Ich finde, du musst diesen Gedanken noch mehr denken, damit du Frieden findest. Sonst zermürbst du dich ja. Das ist ja nur schon 8 Jahre, sagst du, ne? Ist es ja. Ja. Ja, das ist so lange. Und ich könnte mir vorstellen, dass du die letzten 8 Jahre damit immer wieder verbracht hast, dir die Gedanken zu machen. Immer wieder, ja. Immer wieder. Lenk die Gedanken mehr darauf, dass du seinem Wunsch entsprochen hast. Und das ist gut. Dann findest du deinen Frieden und du kannst auch eher einen Abschluss finden und die Trauer beenden, die Verzweiflung. Ich glaube, es war gut und richtig, was du gemacht hast. Danke, dass du es sagst. Ja. Danke. Ja. Ich hoffe, ich wollte auch nur das Richtige tun. Ja. Möchtest du ihn. Für ihn, genau, für ihn. Möchtest du noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen? Vielleicht. Wir können es ja versuchen, Waltraud. Dann danke ich dir auch für das Vertrauen, das du mir geschenkt hast hier. danke dir auch fürs Zuhören. Sehr gerne. Du legst auf und wir melden uns gleich bei dir. Danke. Alles Gute. Danke. Tschüss. Und hier ist Moritz, 22. Hallo Moritz. Hallo Domian. Jetzt haben wir leider nicht mehr so viel Zeit, aber du willst auch noch was gestehen. Dann mal los. Genau. Ja, mein Problem ist, ich bin in meinen besten Kumpel verliebt. Mhm. Seit knapp einem Jahr. Und ich habe es noch niemandem gestanden. Und fühle mich, um ehrlich zu sein, deshalb jetzt ein wenig komisch auch, aber ja. Hand, also ihr seid beste Freunde? Schon länger? Kann man, ja, seit ungefähr knapp sechs Jahren. Hm. Und jetzt hast du das Gefühl, dass da noch mehr ist, dass da eine tiefere Bindung ist zu dem Mann? Ja, genau. Glaubst du, dass er das mitbekommt, dass er es wittert? Naja, also wir kommen uns schon oft sehr nahe, aber ich glaube, bei ihm ist das mehr so freundschaftlich, ein Umarmen oder eine Handdrücken. Mhm. Für mich ist es halt immer die große Sorge, was er irgendwann sagen wird, wenn ich ihm gestehe. Mhm. Hattest du schon mal schwule Erfahrungen oder bisexuelle Erfahrungen gemacht? Um ehrlich zu sein, noch nicht, nein. Ja. Mhm. Ja. Wie nahe kommt ihr euch denn schon so körperlich? Naja, es fing, also am nahesten kamen wir uns letztes Weihnachten. Er heißt übrigens Slava. wir hatten zusammen gefeiert, hatten einen Kickdown gemacht, also sozusagen getrunken, und unsere Eltern hatten sich getroffen. Und da hatten wir uns abends noch einen Film angeschaut und ganz normal nebeneinander gesessen. Und für mich war das sehr schön. Es war kuschelig und ab dem Moment hat es mich irgendwie so, hört sich vielleicht doof an, aber geborgen bei ihm gefühlt. Mhm. Hat einer von euch eine Freundin? Nein. Mhm. Also er hatte eine und dadurch bin ich auch sehr gestürzt, da ich mal vermute, dass er mehr hetero ist. Moritz, die Sendung ist leider gleich vorbei. Ich will dir nur ganz schnell was sagen. Vor vielen Jahren, so ungefähr in deinem Alter, ein bisschen älter war ich da, habe ich das Ähnliche mit meinem besten Freund erlebt. Und ich war auch ich war sehr durcheinander und sehr unsicher. Und ich habe es ihm dann irgendwann gesagt. Und das war ein großes Glück, dass ich es ihm gesagt habe. Es hat uns sehr gut getan und wir haben eine wunderbare Freundschaft und Beziehung danach weitergeführt. Ich kann jetzt leider nicht weiter mit dir reden. Sprich es aus. Es ist auf jeden Fall gut. Mach es. Und ich wünsche dir viel Glück. Viel Glück, alles Gute. Falls er gerade zuschaut, Grüße an dich, Slava, und an Kelvin. Okay. Die haben mich immer unterstützt. Tschüss. Ihr Lieben, in der Technik, Andreas Fulford. Morgen sind wir wieder da. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Ciao.